Ich glaube, dass da eine Art von Konsens der Niveaulosigkeit besteht. Der Niveaulosigkeit der Politik und der Niveaulosigkeit der Diskussion, der philosophischen Diskussion der Politik. Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir mal wieder ein, ich sag mal, großes Teilgebiet der Philosophie behandeln, das Tor dahin aufstoßen, und zwar politische Philosophie. Und darüber spreche ich mit Günther Zöller. Schönen guten Tag. Monsieur Eichler. Sie sind emeritierter Professor für theoretische Philosophie an der LMU München und haben gerade bei CH Beck das Buch Geschichte der politischen Philosophie von der Antike bis zur Gegenwart veröffentlicht, in dem Sie die Beziehung zwischen Politik, nicht nur Politik und Philosophie, sondern Politik und politischer Philosophie in den Mittelpunkt stellen. Also wie bedingt sich beides, in welcher Zeit haben Denkerinnen und Denker gelebt und gedacht. Die erste Frage ist hier aber, bevor wir dazu kommen, immer die Frage nach dem Warum. Für Sie ganz persönlich, warum überhaupt politische Philosophie? Ich glaube, die Frage ist dann nochmal gründlicher zu stellen, warum Philosophie und von daher politische Philosophie. Ich habe mich die meiste Zeit über, schon seit der Schule und dann übers Studium bis in meine eigenen Arbeiten, mit Philosophien einer ziemlichen Breite beschäftigt, eben auch theoretische und praktische Philosophie. Die politische Philosophie lief immer etwas daneben her und spielt dann auch in den letzten 10, 20 Jahren eine stärkere Rolle in der Lehre, die ich in München gehalten habe. Das war in der Form von englischsprachigen Veranstaltungen über englischsprachige Texte der politischen Philosophie und auch der Rechtsphilosophie der Moderne, nach Hobbes praktisch bis in die Gegenwart. Und das zusammen mit der längerfristigen Beschäftigung mit antiker politischer Philosophie, auch mit antiker Geschichtsschreibung, hat sich dann konsolidiert in ein Gesamtprojekt über die Geschichte der politischen Philosophie in dieser Doppelperspektive, politische Philosophie als Teil der Philosophie und politische Philosophie als Spiegel der politischen Geschichte. Vielleicht fangen wir mal bei einer sehr großen Frage an. Was ist denn überhaupt Politik? Also wenn man Leute fragt, dann werden sie Politik wahrscheinlich schnell anhand von etwas identifizieren können. Also sie können wahrscheinlich sagen, das Deutschlandticket ist irgendwie Politik oder das war eine politische Maßnahme und jetzt ist es eine Sache, die wir kaufen können. Es ist ein Abo, das wir abschließen können. Aber wenn man erklären soll, was genau Politik jetzt eigentlich ist, fällt es vielen bestimmt schon schwerer. Was würden Sie darauf antworten? Was ist Politik überhaupt? Vom Standpunkt der politischen Philosophie her wäre es günstiger, nach dem Politischen zu fragen, statt nach der Politik. Nach einem Grundkonzept von politischer Existenz und auch politischer Denkweise, statt nach einem Projekttitel, der eben mehr auf individuelle politische Maßnahmen ausgerichtet ist, die Politik, und der damit auch in der modernen Perspektive jedenfalls unter der Einschränkung auf Parteipolitik oder politische Auseinandersetzungen steht, während die philosophische Perspektive eher auf das Wesen von Politik oder eben auf das Politische selbst und als solches geht. Und was würde man darauf antworten? Was ist das Wesen von Politik? Was meinen wir damit? Ich war vor kurzem in einer Theateraufführung hier in München im Marstalltheater, das gehört zum Residenztheater in der Innenstadt. Und da gab es eine Aufführung, sehr experimentell gestaltet, vom Text her und auch von der Inszenierung her, was etwa die Verwendung von elektronischen Klängen anging, dann aber auch die Ausgestaltung des Textes, einer Tragödie von Aeschylus. Das geht also zurück auf das vierte, fünfte vorchristliche Jahrhundert. Die heißt die Eumeniden. Das ist der letzte Teil einer Trilogie, die das Schicksal der Atriden behandelt, insbesondere um Agamemnon, den Sohn und die Tochter, Elektra und Orestes. Und im Anschluss daran einen politischen Prozess, der aber nicht in Theben stattfindet, sondern in Athen. Und in dem es um die Einsetzung von politischen Institutionen geht. Also eine Tragödie, die das inszeniert und die dann in dieser modernen Adaption unter den Titel kam, nicht mehr die Eumeniden, sondern Athena als Göttin, aber auch als Projekttitel für die athenische politische Institution der Demokratie. Nun kommt der Titel Demokratie in diesem Text gar nicht vor, aber es gibt eine sehr interessante Stelle, in der Athene den Bürgern auferlegt, in welcher Form sie in der Stadt zu leben haben. Und sie sagt dort, das sollte ein Leben sein, das weder herrschafts- regierungslos ist. Der griechische Text sagt da Anarchu, unser Ausdruck für Anarchie, noch Despotumenon, unter einem Despoten, wie man sagen würde. Das meint aber im damaligen Kontext keinen tyrannischen Herrscher, sondern es meint jemanden, der das Gemeinwesen so betrachtet, als wäre es ein Haushalt, über den man nach Gutsherrnhalt verfügen kann. Und weder das eine noch das andere, weder die Herrschaftslosigkeit noch die Angleichung des Staats oder des Gemeinwesens an einen Einzelhaushalt mit einem absoluten Herrn darin, ist wesentlich für das Politische. Das Politische ist dazwischen vielmehr die Selbstregierung in der einen oder anderen Form mit mehr oder weniger breiter Beteiligung der Bürger, der Bürgerschaft insgesamt an diesem System. Und das, denke ich, ist der Kern des Politischen, der hier in diesem Text auf eine sehr sinnfällige Weise in dieser Formulierung weder anarchisch noch despotisch zum Ausdruck kam. Da gibt es ein ganzes Spektrum dann von Möglichkeiten dieser Selbstregierung. Da sind einige mehr exklusiv, andere mehr inklusiv. Das ganze Spektrum von dem, was man in heutiger Perspektive dann aristokratisch, demokratisch nennen könnte, sogar monarchisch. Aber in jedem Fall so, dass es orientiert ist auf das Gemeinwesen als solches. Und ich denke, das kommt dem am nächsten, was man unter Politik in diesem Ursprungssinn des Politischen verstehen sollte. Warum ist das dann keine Politik mehr, wenn es einen Alleinherrscher gibt, der nach seinem Gutdünken wie ein Haushalt den Staat führt? Weil es gegen den Begriff selbst des Politischen, der Polis geht, als einer staatlichen Gemeinschaft im Unterschied zu einem Haus. Das ist in den griechischen Ausdrücken, die Polis auf der einen Seite und das Oikos, wie in Ökonomie, aber nicht Nationalökonomie, sondern Hausökonomie auf der anderen Seite. Und dann begeht der, der sich da als Despot geriert, formal und theoretisch gesprochen einen Kategorienfehler. Er verwechselt einen Haushalt und die Art seiner Führung mit der viel egalitäreren und partizipatorischen Form der Regierung als Selbstregierung einer politischen Gemeinschaft, einer Polis. Ah, also das wäre die Genese, die Genealogie des Worts Politik, das wir heute noch benutzen, aus dem Altgriechischen und wie es dann da definiert war. Und aus der Aber Erfindung eines Lebens in Gemeinschaft, das nicht bloß ein Gemeinschaftsleben von einer Reihe von Familien ist, die sich zusammenschließen, sondern einer neuen politischen Struktur, in die die Familien eingehen, aber so, dass dann die Vertreter dieser Familien, typischerweise also der Herr im eigenen Haus, innerhalb des Kreises, der das Gemeinwesen ausmacht, nicht als Herr auftritt, sondern als einer untergleichen. Und dieses Prinzip, das dann aber vielfache Ausgestaltung erlaubt und eben auch Ausdehnung, wenn die Gemeinwesen wachsen und nicht mehr so relativ klein sind wie in Griechenland. Das ist der Kern des Politischen im Unterschied eben zum Oikos, man könnte jetzt sagen zum ökonomischen und auf der anderen Seite dann auch zu anderen Formen von Herrschaft, wie die Griechen selbst sie hauptsächlich in Asien, im Osten lokalisiert haben und dafür eben auch Termini verwendet haben, die jetzt das Despotische ins Spiel bringen, als Charakteristik für die Herrschaftsform dort, die Angleichung eben der Ausgestaltung des Gemeinwesens an die Ausgestaltung des Hauswesens. also das Gemeinwesen als ein zentraler Faktor. Was ist denn dann, oder zumindest in der Genese, im Gegensatz dazu politische Philosophie? Das ist einmal eine Disziplin innerhalb der Philosophie, aber sehr spät entstanden. Und der Titel kommt auch im Grunde erst in Autoren des 20. Jahrhunderts vor, wie auch der Titel Rechtsphilosophie, für den man etwa für Hegel verwendet, aber der erst im 20. Jahrhundert auftritt. Der Ausdruck ist also relativ neu. Das Nachdenken darüber geht aber schon auf die Griechen selbst zurück. Und das ist ja das Faszinierende, dass da die Philosophen wie Platon und Aristoteles, aber eben auch die Tragödiendichter wie Aischylos, den ich erwähnt habe, und eben auch die Historiker wie Thukydides oder vorher Herodot, in einem Bewusstsein dieser Poliskultur ihre Werke schreiben und insofern auch bereits politische Philosophie vollziehen und damit gründen. Und das setzt sich fort in späteren theoretischen Entwicklungen, die immer im Spiegelverhältnis zu den zugrunde liegenden oder den erinnerten politischen Ordnungen selbst stehen. Also das Verhältnis politische Philosophie bezieht sich auf politische Geschichte, die aber auch immer wieder durch reflexive Distanz und sogar kritische Einstellung von den aktuellen Verhältnissen unterschieden sein können, indem sie etwa auf Früheres zurückgehen statt auf das Gegenwärtige oder auf Zukünftiges vorausweisen statt auf das, was gerade präsent ist. Und das, denke ich, in dieser Spannung einerseits die Angewiesenheit auf die geschichtliche Grundlage und die politische Realität und andererseits dann auch der kritische Bezug dazu, das ist von Anfang an charakteristisch für das, was später dann ganz spät politische Philosophie genannt wird. So, jetzt ist nochmal kurz Zeit, hier für Geister Werbung zu machen, den Podcast, den ihr gerade hört. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und für euer Interesse an Philosophie. Wenn ihr wollt, dass dieser Podcast immer weitergeht, wir sind ja noch gar nicht richtig, also jetzt reden wir da ein bisschen drüber, aber wir sind ja noch gar nicht richtig in der griechischen Antike überhaupt angekommen. Ende diesen Jahres wird es dann wahrscheinlich so sein. Und dann haben wir ja noch so viel vor uns. Also wenn ihr wollt, dass dieser Gang durch die Philosophiegeschichte und auch die Interviews zur aktuellen Veröffentlichung immer weitergehen können, dann unterstützt den gerne finanziell, anders geht es nicht. Steadyhq.com/geister ist die Adresse, auf der ihr das machen könnt. Und wenn ihr das macht, erhaltet ihr jeden Monat eine Extra-Folge, in der wir philosophische Texte diskutieren. Die aktuelle Folge ist zu den Lehren des Ptahotep, dem sogenannten ältesten Buch der Welt. Das ist unsere letzte Ägypten-Folge dann quasi. Dann schließen wir diesen Themenbereich. Und die nächste Folge wird zu Jonathan Lears Radikale Hoffnung. Da geht es um Native Americans und deren Sichtweise auf die Welt und was das für Philosophie und vor allem für ethische Fragestellungen bedeutet. Wenn ihr die Folgen hören wollt, dann unterstützt uns gerne. steadyhq.com/geister. Vielen Dank. Ist das so eine symbiotische Beziehung oder eine sich immer wieder selbst verwirklichende Beziehung? Oder kann man sagen, das eine ist schon eher das, was das andere beeinflusst? Also wenn, weiß ich nicht, Denker wie Marx zum Beispiel sagen, es herrschen erst ökonomische oder soziale Realitäten und dann später wird das im Denken versucht zu verarbeiten. Neulich war Hanno Sauer hier zu Gast, der so eine neue Moralgeschichte quasi schreibt und auch immer meinte, nein, eigentlich kommen die Philosophen, die Philosophinnen immer erst später und im Nachhinein erzählen wir es dann manchmal aber andersrum, also tun dann so, als wären die Aufklärungsphilosophen die gewesen, die hauptsächlich die Aufklärung zum Beispiel vorangetrieben haben. Kann man das pauschal sagen? Ist das eine immer ursächlich eher für das andere? Anlässlich, vielleicht nicht ursächlich, aber anlässlich. Da denke ich, ist tatsächlich auch mit Hegel von der Nachträglichkeit der Philosophie und besonders der politischen Philosophie auszugehen. Da muss eine geschichtliche Epoche bereits die Realien präsentieren. Und die können dann durch die philosophische Durchdringung auf den Begriff gebracht werden, wie das Hegel selbst auch sehen würde. Und das ist zugleich aber auch eine kritische Distanznahme, denn da wird nicht einfach reproduziert und repliziert, was schon da ist. Und in dieser kritischen Distanznahme, da kommen dann auch Elemente rein, die über diese Gegenwart hinausgehen, auch auf Zukunft zu, wie das der Fall ist dann nach Hegel bei Feuerbach und wie Sie es auch erwähnt haben, bei Marx. Also es gibt eine Angewiesenheit auf die politische Geschichte, die dann reflektiert und zugleich auch kritisiert wird, damit auch eine Distanznahme dazu und auf der anderen Seite auch wieder die Einflussnahme von Autoren, die sich als politische Philosophen profilieren, auf den weiteren Gang der Geschichte, der sich ebenso beobachten lässt. Da dürfte man, denke ich, keine monokausale Vorstellung jetzt zugrunde legen, sondern das eher als ein wechselseitiges Verhältnis sehen, die Reflexion, die Spiegelung der Realien durch die Philosophie, aber auch die Vorspiegelung sozusagen von veränderter oder allererst zu schaffender Geschichte auf der Grundlage von philosophischen Texten. Wie hilfreich ist dieser Begriff, das Reale klang jetzt schon öfter mal an, dieser Begriff Realpolitik, also wenn man das auch benutzen würde als eine Abgrenzung zu politischer Philosophie, ist der hilfreich in dem Sinne, dass man sagt, alles, was irgendwie in der Realität politisch passiert, ist Realpolitik, oder hat der eher diesen Klang, den wir heute haben, dass wir denken, das ist dann nur die Politik von ja, Bundestagsabgeordneten zum Beispiel, wie spielt der da rein? Ich habe den Begriff real mehr im Sinne des Ausdrucks Realien verwendet, indem ich damit kontrastieren wollte, die theoretischen Leistungen in der Philosophie auf der einen Seite und die Realien der Geschichte und auch der politischen Geschichte auf der anderen Seite. Von Realpolitik zu sprechen, ist dann tatsächlich eher eine Positionsbestimmung darüber, wie Politik zu machen ist und unter welchen Bedingungen, in welcher Form sie vollzogen wird. Und da könnte man sagen, steht eine Idealvorstellung von dem, was Politik und auch politische Gesellschaft und Zusammenleben zu sein hat, gegen reale Zwänge, die man dann ins Feld führt und von denen her dann sich ein Ausdruck wie Realpolitik ergibt. Das führt auf die grundsätzliche Position des Realismus in der Politik, wie man ihn etwa im Ausgang von Machiavelli vertritt und dann ausspielt gegen philosophische Positionen, die eher auf ideale Verhältnisse angelegt zu sein scheinen. Man wird gerne auf Platon, auf die Politeia, den Staat, wo hieß es die Republik, verwiesen. Da müsste man aber jetzt mit Hegel wiederum sagen, eigentlich stellt Platon nur eine vielleicht idealisierte, aber durchaus real existierende, in wesentlichen Elementen real existierende Form von Staatlichkeit in seiner Zeit vor. Vielleicht nicht die athenische, sondern eher die in Sparta oder noch anderswo. Es gab zur damaligen Zeit hunderte von Poleis, von Stadtstaaten mit sehr unterschiedlichen Verfassungen. Also da sollte man auch nicht voreilig jetzt im Gegensatz zur Realpolitik allen politischen Philosophen Idealismus und vielleicht sogar Utopismus zuschreiben. Da denke ich, ist das Verhältnis viel enger noch an die jeweils vorliegende politische Realität, die anerkannt und reflektiert und darüber natürlich auch kritisiert wird. Und die simple Entgegensetzung, ideal auf der einen Seite, real auf der anderen, die passt da nicht. Die würde auch wahrscheinlich nicht in dieser Form sogar auf den Autor passen, der am ehesten als Idealist im Gegensatz zur Realpolitik da anzusprechen wäre Kant. Bleiben wir mal kurz in der griechischen Antike. Sie haben verschiedene Poleis angesprochen. Im Buch ist es, machen Sie das ja so, dass immer eine Epoche, also es die Überschrift einer Epoche gibt. Dann gibt es zwei eigentlich Ausprägungen in dieser Epoche oder zwei politische Begriffe, vielleicht kann man auch sagen, unter denen alles steht. Und dann werden drei Denkerinnen und Denker eingeführt und es wird dann ein bisschen erklärt, wie sie sich in diesem Netz dieser Epoche eigentlich bewegt haben. Und es fängt an mit der griechischen Antike, da haben wir das, ja, vielleicht kann man sagen, totalitäre Sparta, das demokratische Athen und die Pole, die sie dann einschlagen, sind Oligarchie und Demokratie. Vielleicht können wir kurz da bleiben. Was ist das politisch für eine Zeit und wie spielten da Philosophen mit rein? Das ist die Entwicklung in klassischer Zeit, für uns präsent hauptsächlich durch Athen und durch die politische Gegnerschaft Athens in Sparta. Das liegt auch daran, dass die Hauptakteure der Zeit sind und dass auch die Quellen auf athenische und spartanische Verhältnisse zurückgehen. Mit der Pointe auch, dass eine Form der Opposition in Athen zu den in Athen sich abzeichnenden mehr und mehr demokratischen Verhältnissen darin besteht, die ganz anders geartete politische Realität in Sparta zu favorisieren und als Athener dann auf einmal ein Sparta-Anhänger zu sein, was die politische Orientierung angeht, auch philosophische. Die Entwicklung findet statt in einer Reihe von Reformen, die an bestimmten historischen Autoren festzumachen sind. Das geht also bis in die spätarchaische Zeit hinein. Die Texte sind aber jüngeren Datums. Und da gibt es also allenfalls Fragmente über die Gesetze, etwa die Solon eingeführt hat. Was sich aber abzeichnet, ist die Entwicklung von dem, was man mit einem deutschen Ausdruck Bürgerstaat nennen könnte. Ein Gemeinwesen, das nicht bloß autoritär verwaltet wird von irgendeinem einzelnen herrschenden Monarchen oder auch Tyrannen oder einer Clique, sondern mehr und mehr von größeren Kreisen, aber nicht in Eintracht, sondern in sehr gespannten Verhältnissen und auch in sehr wechselnden Verhältnissen zwischen den Einflüssen eher kleiner Kreise, den erweiterten Einflüssen größerer Kreise. Das sind also sehr komplexe und unstabile Entwicklungen, die es deshalb auch nicht ratsam sein lassen, das Ganze als Demokratieprozess zu bezeichnen. Es gibt da genauso, wie es Demokratisierungsbestrebungen gibt, auch gegenläufige Bestrebungen. Und das Ganze ist ja auch nicht besonders langfristig, denn schon bald im Verlauf des 4. Jahrhunderts expandiert das makedonische Reich in diese griechische Poliswelt und übernimmt endgültig durch Alexander dann die Herrschaft in einer ganz neuen Form von Reichsbildung, für die man auch in der klassischen Literatur bei Platon und bei Aristoteles, der das eigentlich hätte thematisieren müssen, keine adäquate Reflexion findet. Da sieht man also dann, selbst Aristoteles, der der Lehrer von Alexander war, noch Verhältnisse beschreiben, die eher retrospektiv und nicht mit Blick auf das, was sich gerade entwickelt, die Verhältnisse in Athen oder allgemeiner noch in Griechenland beschreiben. Und ich habe den Titel, Doppeltitel dann Oligarchie und Demokratie gewählt, um die beiden Pole dieser Entwicklung, die sich über Jahrzehnte, aber auch nicht viel länger als ein Jahrhundert in Athen speziell erstreckt, zu benennen. Einerseits immer größere Beteiligung der Bevölkerung, das heißt im technischen Sinne allerdings der Bürger. Das sind also Männer, es sind freie Männer und es sind auch freie Männer mit einer Form, einer Ausstattung von Vermögen, die diese Partizipation sowohl unterstützen durch ihren materiellen Besitz, wie auch umgekehrt aufgrund des materiellen Besitzes auch an Beteiligung im Gemeinwesen interessiert sind. Ein interessanter Umstand, der jetzt da noch ins Spiel kommt und der wieder etwas erinnert an das, was Sie über Marx kurz vorher eingeworfen haben, ist, dass der wesentliche Schub für die Demokratisierung auch nun noch weitere Bevölkerungsanteile und etwas extrem ausgedrückt auch die Armen, nicht nur die Reichen, in die Selbstregierung Athens einzubeziehen, ist der Bau einer Flotte im Rahmen der Perserkriege nach der ersten persischen Invasion 490 vor Christus. Erwartet man eine nächste, die auch 10 Jahre später kommen wird. Und erwartet auch eine persische Flotte, gegen die man sich wappnet mit einem Flottenbauprogramm, das jetzt aufgelegt wird und das auch tatsächlich dann mit Erfolg Athen in wichtigen Schlachten, besonders die Seeschlacht bei Salamis, zum Sieg über die Perser führen wird. Und im Rahmen dieser Entwicklung kommt eine zweite Bevölkerungsgruppe auch militärisch zum Tragen. Die erste Gruppe, das sind relativ gut bemittelte Vollbürger, die in eigener Verantwortung und Finanzierung eine Ausrüstung stellen und selbst auch in den Krieg ziehen als Hopliten, als schwer bewaffnete Fußsoldaten, die in einer Phalanx kämpfen, einer breiten, in der Breite wie in der Tiefe ausgerichteten Kampfformation, bei der sie sich, das ist dann immer wieder auch in soziologischer Hinsicht bemerkt worden, im Vormarsch so decken als Phalanx, dass der jeweils zur Seite stehende Nachbar die Deckung des Nachbarn übernimmt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kämpft man mit dem Schwert in der Hand, auf der anderen wird man gedeckt durch den Nachbarn und bei dem geht es dann ähnlich und setzt sich sofort bis ans Ende dieser Formation. Und dadurch wird ein Zusammenhalt geschaffen, der Bürger untereinander wieder zusammenkämpfen und das eben aufgrund ihrer eigenen Ausrüstung tun, als schwer bewaffnete Hopliten, wie das hieß. Und jetzt kommt durch den Bau der Flotte ein neuer Typus von Soldat dazu, nämlich der, der als Ruderer in den Schiffen sitzt. Mhm. Und das sind die weniger Bemittelten, die auf diese Weise aber doch Anteil haben an der Verteidigung der Polis und die damit auch sukzessive einbezogen werden in die Verwaltung und über die Verwaltung hinaus in die Regierung, die Herrschaft in der Polis. Und das ist dann der Demokratisierungsprozess, der immer größere Bevölkerungsanteile in dieses System der Selbstherrschaft einführt. Materielle Tatsachen schaffen diesen Prozess und dann erst später wird er ja gerechtfertigt oder angegriffen. Ja. Ja, ich würde das eben jetzt nicht in der marxischen Ausdrucksweise von materiell und ideell formulieren, sondern sagen, das sind Realien der Kriegsführung auf der einen Seite und die sozialen Konsequenzen und auch Implikationen davon auf der anderen Seite. Ja. Man kann die nicht einfach als Sklaven daheim kommandieren. Das sind ja auch keine Sklaven, sondern Bürger, und muss ihnen dann auch die Partizipation gewähren an der politischen Herrschaft in der dann von der Gefahr der Perser-Okkupation befreiten Polis. Wie spielen jetzt die Philosophen da mit rein? Also wir haben ja schon auch, aber die wird wahrscheinlich erst, also der Podcast hat ja so einen historischen Fokus. Wir haben schon eine Folge auch zu der antiken politischen Philosophie aufgezeichnet, die aber wahrscheinlich erst Ende des Jahres rauskommen wird, wo es vielleicht noch ein bisschen, also auf eine Stunde dann ausgewälzt ist. Aber auch in dieser Aufzeichnung hatten wir schon ein bisschen angesprochen, dass es damals ja auch recht stark schon so war, dass Philosophen mit Politik versucht haben zu gestalten. Also dass es bei Platon diese Ideen gab, also dass nicht weiß Gott der Staat, was man vielleicht noch kennt, die Politeia, von ihm das Einzige ist, was er sich politisch überlegt hat, sondern es gibt auch noch die Gesetze, aber es gibt eben auch Versuche, selbst das umzusetzen. Sie haben gerade gesagt, Aristoteles ist der Lehrer von Alexander des Großen gewesen, was ja auch ein direkter Einfluss ist. Und dann, also die beiden nennen sie auch in ihrem Kapitel. Und dann Thukydides, der als Historiker ja eigentlich in dieser Schrift über den Peloponnesischen Krieg dann etwas, was wir auch schon angesprochen haben, den Realismus im Gegensatz zum Idealismus einführt. Also wir haben in dieser Zeit es schon auch stark so, dass es nicht nur so ist, dass ein Philosoph etwas schreibt und das liest dann jemand anderes, der Macht hat und setzt es vielleicht um, sondern wir haben eine sehr starke Verwicklung in dieser Zeit, oder? Kann man das so sagen? Wir haben ja auch eine konkurrierende Formation zur Philosophie in Gestalt der Sophisten, die zur damaligen Zeit praktisch unterscheidbar sind von den Philosophen, die sich da abzeichnen. Und es ist dann erst das platonische Projekt, diese Unterscheidung vorzunehmen und die Sophisten, um es extrem zu sagen, genauso wie die Dichter aus der Stadt zu verbannen, vor allem der Idealstadt, und sie den Philosophen und deren eigener Regierungsinitiative zu überlassen. Man würde vielleicht sogar von der Philosophie insgesamt für die Griechen sagen müssen, das ist nicht akademische Philosophie in unserem Verständnis. Ja. Das ist von Anfang an Lebensphilosophie. Der Ausdruck hat eine andere Bedeutung, aber so hat ihn etwa Jacobi in Kritik an vermeintlichen Akademismus bei Kant verstanden. Die Philosophie soll Lebensphilosophie sein, nicht nur akademische Philosophie. Und das hat Kant genauso gesehen, wenn er etwa vom Weltbegriff der Philosophie spricht, im Unterschied von dem limitierteren Schulbegriff. Das ist noch ausgeprägter in der damaligen Zeit. Und da liegt der Impetus ganz klar darin, über die Philosophie und die philosophische Erziehung beizutragen und die Art von Politiktypus und Politikertypus zu kreieren, der dann in der Polis wirksam sein kann. Im Fall Platons muss man sagen, nicht für demokratische Verhältnisse, sondern eher für aristokratische Verhältnisse. Es gibt da eine größere Tendenz zum demokratischen hin bei Aristoteles, aber auch da ist die Bilanz eher gemischt. Und es wird ja auch noch bis ins 20. Jahrhundert dauern, bis sich der Begriff Demokratie von all dem Element von Kritik an dieser Regierungsform und Herrschaftsform emanzipiert und zur Verfügung steht für die Charakteristik des westlichen Typus der politischen Selbstregierung. Warum ist das so, dass die beiden größten Philosophen aus dieser Zeit eigentlich, also man würde ja erwarten, wenn man nichts weiß darüber und sich damit beschäftigt, dass sowohl Platon als auch Aristoteles große Loblieder eigentlich auf die Demokratie der Polis singen, wenn sie nun eben unter dieser Polis gelebt haben, die ja für unser geschichtliches Denken immer so revolutionär ist. Sie sind eher für eine generische Verfassung der Polis als solcher. Und wenn man Aristoteles nachsieht, wie beschreibt er denn die optimale Verfassung? Man würde vielleicht nicht einmal sagen wollen, die ideale, weil das zu sehr nach Utopismus klingt. Die optimale Verfassung, dann ist die eher gemischt aus demokratischen und aristokratisch-oligarchischen Elementen. Da eben auch der Doppeltitel für das Griechenland-Kapitel. Es mischt sich darin bei Aristoteles vor allem die Skepsis gegenüber dem, was später im 19. Jahrhundert die Tyrannei der Mehrheit genannt wird, dass da die demokratische Mehrheit die vielen Unbemittelten, im Gegensatz zu weniger, zahlenmäßig weniger, aber höher bemittelten Reichen, Reiche gegen Arme, dass sich da Manipulationsverhältnisse ergeben in beide Richtungen. Demokratisch, Tyrannei der Mehrheit, aristokratisch, Tyrannei der Mittel oder der Reichtümer. Und da versucht Aristoteles, einen Ausgleich zu schaffen, und er benennt das nicht Demokratie. Er spricht einfach nur von Staatsverfassung, Politeia. Mhm. Das, was man übersetzen würde als Politie. Weder Demokratie noch Aristokratie, sondern Politie. Weil es eine gemischte Verfassungsform ist, die diese aristokratisch-oligarchischen und die demokratisch breiteren Verhältnisse berücksichtigt und in ein komplexes Verhältnis, eine Art von Gleichgewicht bringen soll. Das ist weniger der Fall bei Platon. Da ist das Ganze viel dirigistischer. Und da ist auch noch nicht die Vorstellung, die bei Aristoteles dann durchkommt und für uns heute verbindlich ist, dass eine große Gruppe von einigermaßen intelligenten, aber nicht besonders ausgebildeten Bürgern vernünftige und tragfähige Entscheidungen treffen kann. Mhm. Platon tendiert eher zu dem, was man heute Expertokratie nennen würde, ja, dass da die philosophisch Gebildeten und Ausgebildeten die Leitung übernehmen. Die Philosophen müssen Könige sein oder die Könige Philosophen. Ja, und das ist die Zusammenführung von Wissen und Macht hier, die von Platon da angestrebt ist als ein Verhältnis von Fit, von Match zwischen der Art von Wissen, die es braucht, um zu herrschen auf der einen Seite und dann auch wieder der Herrschaftsmacht, die es braucht, damit das Wissen wirksam wird. Und Thukydides spielt welche Rolle? Thukydides ist tatsächlich, in dem Ausdruck, den Sie verwendet haben, da eher als Realist dabei, der die Mechanismen des Krieges, in diesem Fall des Peloponnesischen Krieges, im Wesentlichen zwischen Athen und Sparta, sondiert und dabei wichtige Begriffe ausarbeitet, in denen wir heute noch nachdenken über das Entstehen, den Ablauf und auch die Beendigung von Kriegen, etwa im Unterschied, den man macht zwischen Anlässen und Ursachen für einen Krieg, der ausbricht, dass da die Anlässe viel tiefer gehen und weiter zurückreichen und die Ursachen viel mehr. Und der Anlass ein sehr konkreter sein kann, der aber dann im Grunde nur der Auslöser ist, um etwas, das längst angelegt ist, zum Ausdruck und zum Ausbruch zu bringen. Von ihm stammen auch Analysen über die Pathologie, die mit Kriegsführung verbunden ist, in der Behandlung des Gegners durch Grausamkeit und andere exzessive Maßnahmen, auch in den bürgerkriegsartigen Verwicklungen, die sich da ergeben können, nicht nur als relativ geordneter Austausch zwischen kämpfenden Parteien, sondern als politisches Chaos, das ausbricht in dem Land, das Krieg führt und das da vom Krieg ruiniert wird. Es wird darin auch deutlich, wie sich eine Mehrheit verführen lässt durch manipulative Persönlichkeiten, politische Persönlichkeiten, und sich damit in Abenteuer, wie Thukydides das sogar nennt, verstricken lässt. Das ist die sizilianische Expedition, die da stattfindet. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Mustern geradezu, die in diesem Text aufscheinen, darüber, wie spätere Theoretiker in der politischen Theorie, aber auch in der Rechtstheorie sich über die Kriegsführung äußern würden. Und es war mein Ziel, in den Kapiteln Ergänzungsverhältnisse herzustellen zwischen den ausgewählten drei Autoren, aber auch Kontrastrelationen. Und die Ergänzungsverhältnisse, die würden hier gelten zwischen Platon und Aristoteles, wo man am Ende sieht, so unterschiedlich ist das gar nicht, aber es ist in anderer Artikulation oder Beleuchtung herausgestellt. Und wo denn der große Gegensatz zwischen diesen eher philosophischen Positionen und dann eher der Betrachtung des politischen Historikers bei Thukydides reinkommt. Also wir haben da verschiedene Ausprägungen, ja, dieser Dimension, wie die beiden Bereiche, auch Politik, politische Philosophie, aufeinander wirken. Verschiedene Standpunkte werden entwickelt, auch aufgrund der vielleicht auch vielen Systeme, ne, die man damals gesehen hat. Also Aristoteles, das ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, alles verschollen. Also diese riesige Liste an verschiedenen Regierungsformen von Aristoteles und seinen Schülern. Kann man denn, das ist was ich mich in dieser Zeit immer frage und was ich auch für die spätere Zeiten natürlich interessant finde, wenn die nun in der Polis gelebt haben, also selber Einfluss hatten auf Politik, ist so ein Setting förderlich für politische Philosophie? Also wenn sich das zum Beispiel dann später ändert mit Rom und das autoritärer wird oder autokratischer, ist es dann auch so, dass weniger, ich weiß nicht, dass die politische Philosophie weniger ideenreich ist oder so? Also können wir sagen, dass auch das politische System, in dem Menschen leben, eben auch ja, Einfluss darauf hat, wie, ja, vielleicht nicht nur auf die Ideen, die Menschen haben, sondern dann auch der Vielfalt dieser Ideen und Positionen. Da kommt nochmal der Gegensatz rein zwischen Athen und Sparta. Sparta ist sehr traditionell, konservativ, wie man sagen könnte. Und im Vergleich dazu, auch in der Selbstbeschreibung, ist Athen individualistisch, was die Lebensweise und geradezu proto-liberal, was die Einstellung zu Werten und zu Regeln des Kennen wir Philosophie aus Sparta überhaupt? Es geht eher um die Verfassung und um die Beschreibung der spartanischen Verhältnisse durch Athener Philosophen. Xenophon etwa, der auf spartanischer Seite tätig war und der mit athenischem Hintergrund sogar als Sokrates Schüler in Faszination durch Sparta dann auch Texte hinterlassen hat, die historische und mythische Figuren in Sparta sich beziehen. Die Philosophie im engeren Sinn ist da eher eine athenische Erfindung und Tradition und dann natürlich auch in anderen Teilen des Kolonisationsraums in Griechenland, Ägäisküste, heutige Westtürkei oder Südküste des Schwarzen Meeres verbreitet. Im Zentrum ist da Athen. Da muss man aber jetzt auch ergänzen, dass Aristoteles ein Ausländer ist in Athen, stammt aus dem Norden und hat kein Bürgerrecht und hat sich auch eine Zeit lang gar nicht in Athen aufgehalten, weil er ähnliche Verfolgung wohl gefürchtet hat, wie sie Sokrates erfahren hat. Im Fall Platons muss man sagen, er hat anderswo und speziell in Syrakus den Einfluss auf die Politik gesucht und noch nicht über die Beeinflussung des demokratischen Volksherrschaftssystems in Athen, sondern durch den Einfluss auf einen Tyrannen in Syrakus, dessen Nachfolger und einen damit verwandten jüngeren Syrakusaner aus seinem eigenen, aus Platons Schülerkreis. Tyrann heißt zur damaligen Zeit, zwar auch in unserem Verständnis Willkürherrscher, ist aber eine örtlich anerkannte Form von Herrschaft, die dann vielleicht in Frage gestellt und auch bekämpft wird, aber die jetzt nicht bloß die Ausnahmeerscheinung darstellt, sondern in einigen der Staaten, Stadtstaaten der damaligen griechischen Welt auch den Regelfall darstellt. Und in diesem Umfeld bewegt sich Platon, dann scheitert er mit seinen verschiedenen Versuchen der Einflussnahme auf die Verhältnisse dort. Das wird auch in den Briefen, die unter Platons Namen erhalten sind, diskutiert. Und davon ist wahrscheinlich doch zumindest der wichtigste, der siebte Brief, wie man heute zählt, einigermaßen authentisch und reflektiert dann auch Platons resignative Distanznahme von der direkten Einflussnahme auf die Politik, sowohl in Athen, nach der Katastrophe, die er da erfahren hat durch die Hinrichtung seines Lehrers Sokrates, als auch dann im Fall von Syrakus, nicht nur durch die erfolglose Einflussnahme auf den Herrscher dort, sondern auch durch die Demütigungen und die schlechte Behandlung, die er dort erfahren hat. Ist ja, überlege ich gerade, bis heute wahrscheinlich eine oder wäre wahrscheinlich eine der effektiveren Einflussnahmen auf Politik, wenn man direkt versucht, auf jemand Herrschenden Einfluss zu nehmen, als sich im Geschäft der Demokratie erstmal aufzustellen und wählen zu lassen. Oder was man ja auch machen kann, die Öffentlichkeit von etwas zu überzeugen. Sicherlich alles keine Wege, die nicht funktionieren können. Aber ja, direkt jemandem etwas einzuflüstern oder ihn zu unterrichten, ja, schafft wahrscheinlich mehr Tatsachen. Ja, Kann es zumindest, gibt da wenn es zwei funktioniert. Unrühmliche Fälle als Beispiel. Das Verhältnis von Karl Schmitt, zumindest am Beginn zum Dritten Reich, bevor er da früh in Ungnade fällt. Und in jüngerer Zeit das Verhältnis von Hayek zu Pinochet in Chile. Das sind also Versuche, auf den Tyrannen einzuwirken und darüber die eigene Philosophie oder in diesem Fall die politische Philosophie oder die rechtsphilosophischen Positionen denen zum Erfolg zu verhelfen. Ja, es wäre vielleicht interessant, noch über eine andere Epoche zu sprechen, aber vielleicht kurz vorher, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, das ist ja eine Möglichkeit, ne? Man nimmt direkt Einfluss auf einen Herrscher. Wie ist das denn mit, man betreibt erst Philosophie, aber versucht dann in die Politik zu gehen? Gibt es dafür Beispiele aus der politischen Geschichte, dass wir sehen, jemand war eigentlich ursprünglich Philosoph und hat dann versucht, tatsächlich sich aufzustellen oder tatsächlich auch geherrscht? Ich würde die Alternative etwas weniger personalfokussiert formulieren. Mhm. Es ist nicht dieselbe Person, die Philosophie theoretisch betreibt und die dann praktisch danach oder zusätzlich in die Politik geht. Es ist das Konzept der philosophischen Lehre über den Einfluss auf einen jüngeren Kreis und dessen Aktivität in der Politik Einfluss zu nehmen. Durch Schüler, durch Leser vielleicht auch der jeweiligen Arbeiten. Und das ist die klassische Richtung, in der diese Form der politischen Einflussnahme geschieht. Indirekt subtiler, wie man auch sagen könnte, denn es soll ja nicht bloß um Indoktrination gehen, sondern die Anleitung an eine Form des eigenen Denkens auch über diese politischen Materien, die dann wieder die Grundlage sein kann für eigenverantwortliches Handeln im politischen Rahmen. Also statt jetzt nach Beispielen suchen für Autoren, die da im Sinne eines Dual Career Path zunächst mal als Philosophen sich profilieren und dann in die Politik gehen, denke ich, wäre es wichtiger zu sehen, welche Einflüsse gibt es da von bestimmten philosophischen Formationen, Positionen, Schulen aus auf die Entwicklung in der Politik. Und da ist eben ein jüngeres Beispiel der angebliche Einfluss, den Leo Strauss auf die Neocons in Amerika, insbesondere auf die damalige Bush-Administration, ausgeübt haben soll, wie man sagen müsste. Das entspricht also dann dem Mythos, wie da der Philosoph indirekt durch die Lehre und durch seinen Schülerkreis Einfluss nimmt auf die Politik. Was waren die Positionen von Strauß und was, wo erkennt man das in der Bush-Regierung wieder? Es geht um eine konservative Wende, die zugleich auch verbunden ist mit bestimmten, man könnte sagen, antiliberalen und auch etwas demokratieskeptischen Formen der Regierung in einem Land, das sich selbst formal als funktionierende Demokratie versteht. Bis hin zum Instrument der noblen, der edlen Lüge, das auch bei Platon vorkommt, indem man der Bevölkerung, der eigenen Bürgerschaft, die Unwahrheit sagt über politische Verhältnisse. Etwa Saddam Hussein hat Waffen einer Art und einer Wirksamkeit, die den Weltfrieden bedrohen. Vielleicht können wir noch, die können wir natürlich jetzt nicht in all ihrer Gänze erörtern, in eine Epoche reinschauen in ein Kapitel aus Ihrem Buch? Hätten Sie selber eine, bei der Sie sagen würden, das ist da vielleicht noch mal jetzt ganz anders als in der griechischen Antike zum Beispiel? Da hat sich was verändert am Verhältnis von Politik und politischer Philosophie. Ich denke, das Kapitel über Deutschland, ich nenne es da das dezentrale Deutschland, es entspricht eben dem Umstand, dass zur damaligen Zeit um 1800 kein Deutschland existiert, wie es dann erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert in neuer Form zustande kommt. Und dass ich unter die beiden Begriffe Recht und Gesetz gebracht habe. Da ist interessant bei den einzelnen Autoren, und ich denke, Kant und Hegel wären hier die wichtigen Fechter, kann man vielleicht rauslassen, dass Politik sehr eng angebunden wird an das Recht. Ja. Das ist eine Konstellation, Politik als Anwendung von Rechtsprinzipien, die in der Antike, vor allem in Griechenland, so nicht vorkommt, weil es auch ganz andere Rechtskulturen gibt dort und Formen der Normierung des gesellschaftlichen Lebens. Und auch im Rom, republikanischen Rom, wo es eine große Gesetzeskultur gibt und auch eine große Orientierung der Politiker auf das Recht hin, wo auch die Rhetorik doppelt ausgeprägt ist, Gerichtsreden und politische Reden. Auch dort gibt es nicht eigentlich ein Korpus von Recht, das Recht ganz, das als a priori gültig angesehen wird, bei Kant und in gewisser Weise auch bei Hegel im Begriff des Rechts dort. Und dass man dann in die Politik umsetzt und dabei eben die Prinzipien des Rechts beachtet, bei Kant eben Prinzipien von Freiheit und Gleichheit jedes Menschen als Mensch, Gedanke der Menschenwürde, der da reinkommt und der in dieser Form vorgebildet ist in der Französischen Revolution und in deren theoretischen Grundlegungen und Äußerungen, der aber jetzt ausgestaltet wird, besonders eindrücklich bei Kant, zu einer Philosophie von grundsätzlicher und gleicher Berechtigung der Individuen, die sich da in staatlicher Gemeinschaft miteinander befinden. Zugleich aber auch bei Kant, besonders maßgeblich, die Trennung des Rechts und der davon abhängigen Politik von der Moral. Von der Moral im engeren Sinne als Ethik, die Gesinnungen betrifft, während das Recht die Handlungen nach außen hin und deren Gesetzeskonformität regelt und dann auch von der Politik zu erwarten, da geht es nicht um Gesinnungsformierung und Gesinnungsregulierung, sondern um die Schaffung eines rechtlichen Rahmens, der es den Einzelnen erlaubt, in Autonomie, in unserem Sinne von Autonomie, in individueller Selbstbestimmung, das Leben zu führen. Das Ganze noch immer im Rahmen von vorgegebenen Ordnungen, die bei Kant sehr abstrakt bleiben, die aber bei Hegel viel konkreter benannt werden, wenn er von Kooperationen redet und von Ständen, um abzusichern, dass es hier nicht bloß um wild gewordenen Individualismus geht, sondern um die Form von Solidarität, die jetzt auf eine andere moderne Weise definiert werden muss, als sie es traditionalistisch in der Antike war, sowohl in Griechenland wie auch in Rom. Da kommt die Modernität dieser politischen Philosophie zum Ausdruck. Im Unterschied eben zur, wie Hegel das nennt, antiken Sittlichkeit, zum antiken Leben in der Gemeinschaft miteinander, die viel kollektiver und auch viel regulierter ausgestaltet ist als in den zunehmend liberalisierten Gesellschaften der Moderne. Mich erinnert das an Dietmar Hübner, der hier war zum Thema Ethik und dieser, wenn man das so einteilen will, dieser drei, ich sag mal, Dimensionen von Ethik, also Tugendethik, vielleicht eher aus der Antike, dann Deontologie, unter anderem bei Kant und später dann Teleologie beim Utilitarismus und was diese verschiedenen Ethiken für Vor- und Nachteile haben. Und da ging es auch so ein bisschen darum, dass wir vielleicht auch allgemein so als Menschen sagen würden, also diese Tugendhaftigkeit ist uns vielleicht im privaten Raum irgendwie wichtig, diese deontologische Sache, also dieses stark regelbasierte, gesetzmäßige ist uns so im Zusammenleben wahrscheinlich wichtig, auf zum Beispiel staatlicher oder politischer Ebene. Und bei dem Utilitarismus klingt immer sowas Ökonomisches an, also in dieser Idee der Nutzenmaximierung. Also kann man auch, wenn man jetzt wieder sagen würde, die wie haben wir es gesagt, Realismen oder meinetwegen sozialen Tatsachen, schaffen dann wieder neue Arten des Denkens. Also kann man auch sagen, Kant kommt auf diese Idee überhaupt eines moralischen Gesetzes tatsächlich, weil auch Gesetze und das Recht und so in seiner Zeit einfach eine viel größere Rolle gespielt haben als früher. Ja, ganz sicher. Es kommt dann auch dazu, Sie haben ja hier Positionen erwähnt, die man metaethisch nennen würde. Mhm. Da werden Ethiktypen und Formen verglichen und abgewogen. Das in einer komplexen, modernen Welt mit einem Typus allein das Handeln gar nicht effektiv beschrieben oder auch normiert werden kann. Dass es viel eher, wie Sie es auch ausgedrückt haben, utilitaristische Aspekte im Ökonomischen gibt, prinzipielle Aspekte, die dagegen das Politische als solches betreffen und dann noch andere internere Aspekte von Einstellung, Gesinnung, Tugend in der alten Ausdrucksweise, die da das Persönliche und die eigene Lebensführung vielleicht regulieren. Und ich sehe Hegel vor allem dann als jemand, der diese parallelen und zugleich konträren Formen der Gestaltung des modernen Lebens begrifflich unterscheidet und ins Verhältnis setzt. Etwa in der Dreiteilung seiner Konzeption von Sittlichkeit, moderner Sittlichkeit, wie man es nennen müsste, im Unterschied zur Antiken, Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat im engeren Sinn, den auch gelegentlich den politischen Staat nennt. Da ist die bürgerliche Gesellschaft die zivile Gesellschaft. Das ist nicht nur die bürgerlich-bourgeoise Gesellschaft der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Das ist die selbstregulierte bürgerliche Gesellschaft mit Rechtspflege und mit Organisationsformen in Gestalt von einem ganzen Sozialstaat, der da auf bürgerlich-gesellschaftlicher Ebene betrieben wird. Und von dem unterscheidet dann nochmal das, was man etwas übertrieben jetzt den Machtstaat nennen könnte, die verfassungsmäßig eingeschränkte Ausübung von politischer Macht nach innen wie nach außen durch den Staatsapparat als solchen. Und diese Komplexität, dass man da Stufen hat und Familie und bürgerliche Gesellschaft und Staat konzeptuell unterscheidet, aber auch ins Verhältnis setzt, das ist ein Zusatz der Moderne, der in den relativ homogenen Verhältnissen der Antike so noch nicht zu finden ist und der da auch die Leistung, die Theorieleistung der modernen Autoren ausmacht. Nicht nur Kant und Hegel, sondern auch ganz wichtig in meiner Einschätzung von Montesquieu, den ich dafür den bedeutendsten modernen politischen Philosophen vor Kant und Hegel halte und der viel zu wenig in dieser Funktion auch geschätzt ist, weil es ein sehr diffuses und breites Werk ist, in dem er das entwickelt, sehr umfangreich und sehr schwer in den Griff zu bekommen, wenn man es vergleicht mit den pointierteren Positionsbestimmungen bei Locke etwa vorher oder bei Hobbes oder auch danach dann bei Marx oder anderen politischen Philosophen. Ein paar Fragen, ohne diese Denker jetzt in ihrer Tiefe jetzt ergründen zu können. Ein paar Fragen hätte ich noch. Und unter anderem, Sie haben das von angesprochen, na, man hat dann vielleicht auch eine Schülerschaft gehabt, die haben dann die Ideen weitergetragen. Was ist denn mit diesen Ismen, die irgendwann kommen? Also wie zum Beispiel dem Marxismus, wenn wir jetzt sagen, Marx ist von Hegel beeinflusst, auch wenn, so wie ich das verstehe, die marxische Hegel-Lesart eine ist, die jetzt manchmal so negativ auf Hegel zurückfällt, also dass er missverstanden wird quasi, vor allem diese These, Antithese, Synthese Geschichte. Aber Marx ist ja zum Beispiel ein Denker, der dann Ideen hat, der auch politisch aktiv ist. Und dann gibt es den Marxismus und der führt ja tatsächlich dann irgendwann dazu, dass wir wirklich völlig neue Staatsformen, können wir ja sagen, haben oder politische Gebilde. Ist das irgendetwas, was auch eine Entwicklung ist, die später ist, dass man in diesen Ismen anfängt zu denken und die tatsächlich vielleicht stärkere noch realweltliche Konsequenzen haben können, als das zuvor der Fall war? Ja, das ist eine Ideologisierung der politischen Philosophie, die ins 19. Jahrhundert zu datieren ist. Da bildet sich heraus der Liberalismus, hauptsächlich in französischen oder französischsprachigen Autoren wie Benjamin Constant und Tocqueville. Da bildet sich parallel der Konservativismus heraus, daneben auch der Sozialismus, auch der Nationalismus. Das sind Ideologisierungen dieser politischen Positionen, die dann auch viel mehr Einseitigkeit in die politische Philosophie bringen, als die relativ offenen oder doch zumindest komplexeren Gebilde, die man vorher hat. Schon bei Hobbes und dann ist recht bei Hegel und bei Kant vorher. Stimmt, mit dieser Brille liest man aber die Ältere dann manchmal auch, oder? Also mir ist das aufgefallen, das habe ich auch schon öfter in dem Podcast erzählt, aber als ich den Leviathan von Hobbes das erste Mal gelesen habe, dachte ich, okay, da wird jetzt Hobbes irgendwie auf 200 Seiten erklären, warum der Absolutismus die beste Herrschaftsform ist oder so. Aber es ist ja mitnichten ein so eindimensionales Buch, wie man denkt. Für Machiavelli gilt ja, wenn ich das richtig verstehe, auch Ähnliches, ja. Das ist viel komplexer und das macht die Faszination dieser Texte aus. Ihre Komplexität, die zu eigener Positionierung mit diesem Material und ihm gegenüber führt und die nicht einfach den Autor nur behandelt als Stand-in für eine bestimmte abstrakte Position, die man in dieser Einseitigkeit nicht produktiv vertreten kann. Und dadurch ergibt sich auch ein gewisser monumentaler Zug durch die Autoren und ihre Werke, die ich da ausgewählt habe für diesen Gang durch die Geschichte der politischen Philosophie. Das sind die großen Texte, deren Größe in ihrer unreduzierten Komplexität besteht, die dann auch zu einer Lektüre anregt und die einfordert, dieser Komplexität nicht reduktiv gerecht wird, die Spannungen dalässt, benennt, sondiert, lokalisiert und das nicht einfach reduziert auf bestimmte Schlagwörter oder ideologische Positionen, mit denen man dann umgehen kann. Ja, interessant, wenn man das als Gegenwartsdiagnose vielleicht auch stellen kann, dass so eine Verschlagwortung auch eine Verknappung ist der Inhalte. Und das hört man ja oft, dass dann Menschen sagen, naja, weiß ich nicht, ein Beispiel, am real existierenden Sozialismus hat man ja gesehen, dass die Ideen von Marx nichts wert sind oder sowas, ne? Das wäre ja auch so eine Bewegung. Wie sehen Sie das denn heute, also wenn wir uns politische Philosophie heute anschauen und den Einfluss, den sie eventuell auf die Politik hat, also wenn wir uns den deutschen Diskurs zum Beispiel anschauen, ich habe immer das Gefühl, das war früher stärker, als der deutsche Historikerstreit oder sowas in den Feuilletons abgehalten wurde. Wir haben das natürlich. Ich weiß nicht, dass sich Richard David Precht, der offensichtlich jetzt Populärphilosoph ist, sich politisch äußert. Also wir haben diese Äußerung. Man hat aber das Gefühl, dass wenn wir uns so dass wir so eine stärkere Personalisierung heutzutage von Journalisten, Influencerinnen, von solchen Leuten eigentlich haben, die sich stark politisch äußern, die vielleicht keine große politische Philosophie verfolgen, aber schon eine Haltung und das dann doch auch auf die Politik zurückwirkt irgendwie. Aber das ist jetzt nur so eine Beobachtung vielleicht für Deutschland. Wie sehen Sie das so an sich? Was würden Sie sagen, ist heute das Verhältnis zwischen diesen beiden Bereichen? Ich glaube, dass da eine Art von Konsens der Niveaulosigkeit besteht. Der Niveaulosigkeit der Politik und der Niveaulosigkeit der Diskussion, der philosophischen Diskussion der Politik. Und ich würde das lieber so beantworten, wonach Sie da fragen, dass ich auf ein anderes Land verweise. Ich verbringe sehr viel Zeit in den USA. Ich habe dort die Hälfte meiner akademischen Karriere verbracht, bin auch weiterhin da sehr präsent. Und die Literatur, die es in Amerika gibt über politische Aktualität und ihre Verhältnisse, ist von einer Qualität, auch wenn sie ideologisch voreingenommen und einseitig ist, von einer Qualität und Quantität, die nichts Vergleichbares mit der Diskussion in Deutschland hat. Da gibt es in Deutschland das populär und relativ anspruchslose Unterhaltungsniveau auf der einen Seite und den akademischen Diskurs hin und wieder auch auf Sachbuchebene und etwas breiter zugänglich auf der anderen Seite. Aber es gibt eine Form der Artikulation von politischen Positionen, auch innerhalb einer nationalen Tradition von politischer Philosophie in Amerika, im Rückgriff auf die Founding Fathers, auf die Federalist Debate und all diese Dinge, die mich immer sehr beeindruckt hat und die ich in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern, von dem, was ich gesehen habe, vermisse. Das ist in letzter Zeit etwas eingetrübt worden durch die starke Polarisierung der politischen Situation in Amerika, dieses Partisanship-Denken, das auch die theoretischen philosophischen Texte darüber betrifft. Aber insgesamt ist da ein ganz beachtliches Niveau da, wo man sieht, da lesen sehr viele Leute außerhalb der akademischen Zirkel sehr anspruchsvolle Texte über diese politischen Themen auf eine Weise und mit einer Form des Interesses, die ich auf europäischer Seite und speziell auf deutscher Seite nicht finde. Was würden Sie dann am Ende noch empfehlen, neben Ihrem Buch natürlich sowieso, das empfohlen ist, wenn Menschen das jetzt gehört haben, diese Folge, und sich weiter mit politischer Philosophie beschäftigen wollen? Was sollte man lesen? Es sind wahrscheinlich die Texte, die ich im Zentrum jedes dieser Kapitel, das sind 42 insgesamt, besprochen habe. Da kommt meistens ein Buch vor. Vielleicht gibt es in einigen Fällen dann zwei, manchmal sogar drei. Aber das heißt, da gibt es eine Art von, jetzt pathetisch gesprochen, Kanon politisch-philosophischer Texte, vielleicht 4, 5 Dutzend, aus denen man auswählen kann, entweder antik oder mehr modern oder mehr frühe Neuzeit, mehr auf die Gegenwart hin orientiert. Und ich denke, es kommt eher darauf an, dass man einen Text findet, der einem zusagt und mit dem man sich sehr gründlich und ausführlich über Monate weg sozusagen auseinandersetzen kann, als dass man jetzt eine Liste abarbeitet. Also wenn man beim Anblättern findet, dass der Staat von Platon fasziniert, dann wäre das eine gute Wahl. Wenn es eher ein Text von Kant ist, dann wäre es die kantische Wahl oder der Montesquieu-Text, den ich erwähnt habe, vom Geist der Gesetze. Da kommt es eher darauf an, denke ich, exemplarisch einzudringen in einen einzelnen Text von Kaliber, der dann in weitere Horizonte den Blick eröffnet, als jetzt eine Reihe von Texten abzuarbeiten und durchzuarbeiten. Und da sollte man sehr stark auch von persönlichen Präferenzen ausgehen und von Vorlieben einerseits und Abneigungen andererseits. Ich selbst halte auch die literarische Qualität eines Textes dieser Art für ganz ausschlaggebend für die Beschäftigung damit. Und da steht für mich im Vordergrund und tragt daraus Platons Politeia und dann auch von der Sprachgewalt her der Leviathan von Hobbes, den Sie erwähnt haben, der auch sprachlich geprägt ist durch den Stil von Thukydides. Hm. Hobbes hat in seinem frühen Leben das große Geschichtswerk über den Peloponnesischen Krieg des Thukydides übersetzt ins Englische und daran sozusagen sein Englisch entwickelt, das ein sehr eigentümliches, aber auch sehr durchdringendes und eben vom Vokabular her könnte man sagen, sehr realistisches Englisch ist. Faszinierender Text an. Und auf eine weitere Weise halte ich für literarisch sehr gelungen und überzeugend Montesquieu's großes Werk über den Geist der Gesetze. Bei Aristoteles, muss man sagen, handelt es sich um Vorlesungsnotizen, die irgendwann mal ediert worden sind. Und es handelt sich auch um teilweise Verdoppelungen der Thematik, also kein so durchkomponiertes und gelungenes Werk jetzt wie Platons Staat im Vergleich dazu. Auch bei Kant muss man sagen, dass das große Werk zu seiner politischen Philosophie, die Metaphysik der Sitten und da insbesondere die Rechtslehre, Züge einer späten, nachträglichen Bearbeitung von Materien gibt, die er über Jahrzehnte oder über viele Jahre gesammelt hat. Das ist nicht so durchkomponiert und ausgeführt. Bei Hegel, die Rechtsphilosophie, da muss man sagen, das ist ein Lehrbuch und ist nicht eine literarisch ambitionierte Darstellung, sondern eine sehr akademisch durchgestaltete Präsentation für den Kreis der Studierenden. Sehr eindrucksvoll wieder ist für mich aus dem 20. Jahrhundert, zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, A Theory of Justice, große Werk zur politischen Philosophie im Aspekt der Rechtsphilosophie von John Rawls, das als Buch geschrieben ist, nicht bloß als Verschriftlichung von Vorlesungen und Vorträgen im Rahmen seiner akademischen Lehre, sondern genuin als Buch und darüber auch sehr gut wirkt. Das wären Beispiele für Texte, die man etwa in Erwägung ziehen könnte. Das sind alles umfangreiche Texte, und schwierige Texte. Aber ich denke, man muss sich diesen Schwierigkeiten stellen und andernfalls kann man natürlich immer andere Medien konsultieren, es sich leichter machen. Aber da ist sehr viel zu gewinnen aus der intensiven Arbeit und auch aus der Investition von Zeit und Kraft in diese Ausnahmewerke. Letzte Frage ist hier immer die nach der Forschungsfrage, die Sie gerade am meisten interessiert. Was treibt Sie sonst noch so gerade um? Ich arbeite parallel an sehr vielen Dingen. Und gerade jetzt im Kant, Jubiläumsjahr, 300 Jahre Kant, am 22. April ist der Geburtstag selbst, verfolge ich weiter viele Projekte zu Kant. Dazu kommen aber auch Fortsetzungen der Hegel-Arbeiten, die schon vor dem Buch jetzt über die politische Philosophie eine Rolle gespielt haben. Und es gibt ein längerfristiges Interesse, das ich habe, an dem Komponisten Richard Wagner als Philosoph und als politischer Philosoph, das ich auch weiter verfolgen will, insbesondere im Hinblick auf sein Hauptwerk Der Ring des Nibelungen, in politischer Perspektive, in politisch-philosophischer Perspektive verstanden und auch vor dem Hintergrund von Wagners eigenen theoretischen Texten, die in meiner Einschätzung durchaus originelles philosophisches Kaliber haben. Und das ist sehr wenig so gesehen und dargestellt. Und ich denke, da ist noch einiges zu gewinnen und zu entdecken. Ja, sehr interessant. Freuen wir uns drauf, wenn das dann irgendwann verschriftlich ist. Herr Zöller, mir bleibt jetzt am Ende noch Ihnen sehr zu danken für dieses Gespräch und diesen Überblick über die Geschichte der politischen Philosophie. Vielen Dank. Okay, Herr Eichler, für die Einladung und danke nochmal für die Publikation unseres Gesprächs. Gerne, gerne. Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 Euro im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.